Good evening. Guten Abend. Thank you for coming out tonight. Danke, dass ihr heute gekommen seid. All of our teenagers are away for the weekend, I heard. Genau, unsere Teenager sind übers Wochenende weg. For those who don't know, my name is Rob. And, für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Rob. There's people I don't know, it's funny. Es gibt nämlich Leute, die ich nicht kenne. You know, they say that, you know, if the pastor leaves and the church grows, also man sagt, wenn der Pastor geht und die Gemeinde wächst, it means one of two things. Dann kann es eins von zwei Dingen bedeuten. It either means he should stay away, also entweder er soll ganz wegbleiben, or it means the church is really healthy. Oder die Gemeinde ist sehr gesund. I have to decide which one that is. Also ihr müsst selbst entscheiden, was da zutrifft. I'll just show you where we were. Ich möchte euch kurz zeigen, wo wir waren. And then I'll bring that into the message today. Und dann möchte ich das in die Botschaft mit einbinden. You know, it felt like we were gone for 6 months. Also es hat sich so angefühlt, als ob wir 6 Monate weg gewesen today wären. Today I took a nap this afternoon. And Nachmittag habe ich mich hingelegt. I didn't know where I was. Ich wusste gar nicht, wo ich bin. When I woke up, I had no idea what continent. I didn't know where I was in the world. Also ich war total verwirrt. Ich habe keine Ahnung gehabt, auf welchem Kontinent ich bin. Whether I was in China, I had no idea. In China, I thought, where oder? Am I? War total ahnungslos. Anyway, I was ready to come back after the first day. Also nach dem ersten Tag war ich schon wieder bereit zurückzukommen. We were in Florida for a week at a pastor's conference. Bei einer Pastorenkonferenz. And on the first day we had Glenn Wagner as a speaker. Und am ersten Tag war Glenn Wagner der Gastredner. Glenn Wagner was one of the founders of Promise Keepers. Er war einer der Gründer von Promise Keepers. This was a huge move of God among men in America. Eine riesige Bewegung von Gott. And they met in 14 football stadiums at the same time. Sie haben sich in 14 Fußballstadien gleichzeitig getroffen. 1.2 million men. 1,2 Millionen Männer. He was one of the organizers and speakers. Und er war eben einer der Organisatoren und auch Redner. He spoke to us for a whole day. Und er hat einen ganzen Tag zu uns gesprochen. And breakfast the next day. Und auch am Morgen des nächsten Tages. It was just a wonderful experience. Das war echt eine tolle Erfahrung. One of the things he said is that there is revival all over the world today. Er hat gesagt, auf der ganzen Welt gibt es heute über Erweckung. Everywhere. Überall. And then he said, except in Europe. Außer in Europa. My heart was so cut. Und mein Herz hat wirklich so einen But Schild I knew, bekommen. I knew, that's why we're here. Aber ich habe gewusst, das ist der Grund, warum and wir hier sind. The end of the story is not written yet. Und das Ende der Geschichte ist noch nicht geschrieben. But Christianity is prospering all over the world. Aber das Christentum gedeiht wirklich weltweit. Except in Europe. Außer in Europa. And this comes into our message tonight. Und das möchten wir auch in die Botschaft. You see this circle here? This is where Rick Warren's church is. Also das ist in diesem Kreis ist Rick Warren's Gemeinde. Rick Warren has 23,000 people in his church now. Er hat 23,000 Glieder in seiner Gemeinde. And he has 30,000 people in his small groups. Und 30,000 in Kleingruppen. Do you know what that means? That the small groups have already evangelized an extra 7,000 people. Also das heißt, dass diese Kleingruppen 7,000 zusätzliche Leute evangelisiert haben. They have not yet come to the church, but they are already in the small groups. Die waren zwar noch nie in der Gemeinde, aber sie sind schon in den Kleingruppen. So his small groups are 30% larger than the church. Also seine Kleingruppen sind eben um 30% größer als die Zahl der Gemeinde. Is a church from Chuck Smith. Hier seht ihr eine Gemeinde, oder ist es eine Gemeinde von Chuck Smith? It's Calvary Chapel. It's the mother church. Calvary Chapel, die Muttergemeinde. In the late 60s, this church started the Jesus movement. Und in den späten 60er Jahren hat diese Gemeinde die Jesusbewegung ausgelöst. And that movement swept across America. Und diese Bewegung hat eben ganz Amerika durchlaufen. I got saved on the other side of the continent because of this church. Und ich wurde auf der anderen Seite des Kontinents wegen dieser Gemeinde gerettet. We had 30,000 young people in the mountains of Pennsylvania in 1978. 1987 hatten wir 30,000 Jugendliche im Gebirge von Pennsylvania. Because one church right here, weil eben diese eine Gemeinde, was stepping out of the box. Aus ihrer Kiste herausgeschoben. And that movement swept across the whole country. Und das hat wirklich das ganze Land durchzogen, diese Bewegung. Today Calvary Chapel has over 1,000 churches in the world. Heute hat Calvary Chapel 1,000 Gemeinden weltweit. And many of these churches are 5,000, 10,000 people. Und viele dieser Gemeinden haben 5 bis 10,000. This church I believe is 18,000 people. Und ich denke, die Muttergemeinde hat 18,000. Mary and I went to a Bible study on a Sunday night. Mary und ich waren bei einer Bibelrunde am Sonntagabend. With Chuck Smith, he was there. Also Chuck Smith hat sie selbst gehalten. 2,500 people showed up. 2,500 Menschen waren dort. Just for a Bible study. Nur für eine Bibelstunde. He just opened the Bible and started teaching. Hat einfach die Bibel aufgeschlagen und hat gelehrt. We sat there for 1.5 hours, never stood up once. Und wir sind 1.5 Stunden dort gesessen, sind nicht ein einziges from Mal the aufgestanden. Moment you just sat through the whole thing. Du bist einfach sich hingesetzt und hast the concentration level on the word was just phenomenal. Also dieser Konzentrationslevel auf das Wort war extrem hoch. There's a church here called the Mariners. Gibt's eine Gemeinde, die heißt Mariners? And that church is about 8 years old. Die ist ungefähr 8 Jahre alt. It's got about 9,000 people, I think. In etwa 9,000 They just Besucher. Bought a property for $28 million. Sie haben ein Grundstück gekauft um 28 Millionen Dollar. They bought it cash. Und haben das bar bezahlt. They bought it cash. This church right here, I'm going to show you on a video now. Also diese Gemeinde möchte ich euch jetzt im Video it's zeigen. It's called Rock Harbor. Heißt Rock Harbor. And we were studying these churches. Und wir haben diese Gemeinden also studiert. We met with Rick Warren's assistant for 1.5 hours. Also mit Rick Warren's Assistent haben wir uns 1.5 Stunden getroffen. The missions director. Also der Missionsdirektor. The small group director. Und der Kleingruppendirektor. We met with their main administrator from Rock Harbor. Und der Hauptadministrator von Rock Harbor. We were interviewing anyone that would talk to us. Also wir haben einfach mit jedem geredet, der mit uns reden wollte. Taking notes. Haben uns Dinge aufgeschrieben. There was something in every church that we brought back with us. Und es gab etwas in jeder Gemeinde, das wir mitnehmen konnten. Rick Warren has a phenomenal process. Also Rick Warren hat einen echt außergewöhnlichen Prozesslauf. Their church has their local church. Also die lokale Gemeinde. Just their single church, their vision for the next 20 years. Die Vision für die nächsten 20 Jahre dieser Gemeinde was to plant 1 million house churches. War es eben 1 Million Hausgemeinden zu But it was too unrealistic. Aber das war einfach zu unrealistisch. So they changed it to 10 million. Und daher haben sie es auf 10 Millionen Because they feel geändert. They'll reach 1 million much too early. Denn sie haben sich gedacht, 1 Million wird viel zu this bald is, erreicht. This is one church. Aber das ist eine Gemeinde. We're not talking about the entire Baptist denomination. Also die reden ja gar nicht über die gesamte Baptistenbewegung. We're talking about one church right here. Sondern eine Gemeinde genau that hier. Has a vision to plant 10 million house churches. Die eine Vision hat, 10 Millionen Hausgemeinden zu gründen. Glenn Wagner told us in Florida. Glenn Wagner hat uns in Florida that erzählt. There are 400,000 churches in America. Das ist 400,000 Gemeinden in Amerika. 85% of them have stopped growing. 85% davon haben aufgehört zu wachsen. 14% are growing. 14% wachsen. Because they are taking people from churches that have stopped growing. Weil sie Leute aufnehmen von Gemeinden, die von Leuten, die nicht mehr in die Gemeinde gehen. Only 1% are growing because people are getting saved. Nur 1% der Gemeinden wächst, weil wirklich Menschen And neu gerettet werden. Right now in the world, the greatest churches in all of history are being built. Und jetzt werden wirklich die großartigsten Gemeinden in der ganzen Welt erbaut. You can't compare the vision that Saddleback has with churches we've seen throughout history. Also man kann die Vision von Saddleback nicht vergleichen mit dem, was wir aus der Kirchengeschichte kennen. The tools were not available. Einfach die Werkzeuge, die waren nicht da. The Saddleback Church is training right now 94,000 pastors in Africa alone. Saddleback bildet 94,000 Pastoren in Afrika aus. Only in Africa. Nur in Afrika. 94,000 are coming to their website to be trained. 94,000 Pastoren besuchen ihre Website, um dort Ausbildung zu bekommen. Their process is just phenomenal. Also der Prozess ist wirklich unbeschreiblich. Now, this church, Rock Harbor, was our favorite church service. Rock Harbor hat den Gottesdienst gehabt, der uns am besten gefallen hat. I adapted this cross from their church. Also ich habe dieses Kreuz aus deren Gemeinde übernommen. You'll see it on the video. Und ihr werdet es am Video sehen. Their worship is so engaging. Ihr Gottesdienst ist wirklich so einbeziehend. And our worship was so amazing tonight. Thank you. That was unsere Anbetung war auch so. I just thought, toll. Wow, this is so. You have it so good out there. It's much nicer to worship from there than there. Es ist viel schöner von da unten anzubeten. I took video of everything. Ich habe alles auf Video aufgenommen. Mariners Church, it's the most beautiful. It has the most wonderful layout. Also die Mariners Gemeinde ist wirklich die schönste gewesen. Sie hatte das schönste, you on a video, maybe next week you're just like, wow. Maybe we could decorate our place also like that. Wirklich erstaunlich. Vielleicht könnten wir unsere neue Gemeinde auch so bauen. And their whole process of how they think was like almost depressing to me. Und der ganze Prozess ihres Denkens war für mich schon fast gemacht. I was coming out of the time before Noah. Also mir kam es vor, als ob ich aus der Zeit vor Noah stamme. And showing up with like, you know, wearing skin, you know, from an animal. Also, wie ich da auftauchen würde mit so einem Fellkleidung. I am a pastor from Vienna. Ich bin ein Pastor aus Wien. Ugh. I feel like I was like sent 20 years ahead. Ich hatte das Gefühl, als ob ich 20 Jahre in die Zukunft versetzt würde. Now I'm 20 years back and I'm thinking, oh my God. Und dann wieder 20 Jahre zurück und anyway, the size of the chapel that Saddleback has, die Größe der Kapelle in Saddleback, is only 3,000 people. Ist nur Sitzplätze für 3,000 Leute. They have 23,000 in their church. Aber es gibt eben 23,000 Glieder. They have no plans to ever build a bigger chapel. Und sie haben nie Pläne gehabt und auch jetzt nicht, um eine How größere many services Gemeinde zu bauen. Do they have on Sunday? Und wie viel Gottesdienste gibt es am Sonntag? 17. 17. Saturday and Sunday. Samstag, Sonntag, 17 services. They have six live. Also 6 sind live. And then 11 use the video from the preacher. Und 11 Gottesdienste laufen auf Video. And everyone has a live worship. 17. Aber alle haben eine Live-Anbetung. They have Spanish. They have for youth. All different kinds, whatever fits you. Spanische Gottesdienste, traditional. Gottesdienste für Jugendliche, traditionelle. We went to a church in San Diego. Wir waren auch in einer Gemeinde in San Diego. Just exploding. Also die explodiert. And you know, when we say that, we're talking about people. Und wenn wir das sagen, dann wir sprechen immer von Menschen. We went to their small group. Wir haben eine Kleingruppe besucht. We talked to the pastor. Haben zum Pastor gesprochen. We got invited into meetings. Und wurden auch zu Meetings eingeladen. And I just thought, the way these people think is just, I got to learn something. Ich habe nur gedacht, die Art und Weise, wie diese Menschen denken, ich kann da unglaublich viel lernen. We interviewed the main administrator of Rock Harbor. Also den Hauptadministrator von Rock Harbor haben wir auch interviewt. She says, no one asks the questions you're asking. Und sie hat gesagt, keiner hat die Fragen gestellt, die ihr jetzt stellt. She said, show me how your church is set up. Ich habe gesagt, zeig mir einfach, wie eure Gemeinde läuft. I made the upside down pyramid. Und ich habe diese auf dem Kopf stehende Pyramide and aufgezeichnet. Made my lines. She pulled out a paper that was almost identical. Und sie hat ein Papier aus der Lade gezogen, das fast identisch war. I said, oh my goodness. She says, you are so on the right track. Sie hat gesagt, ihr seid wirklich so auf dem richtigen Kurs. Just keep going. Geht einfach diesen Weg weiter. This is Chuck Smith. Das ist Chuck Smith. He was the pastor that started the whole Jesus movement. Also er war der Pastor, der diese Jesus-Bewegung ausgelöst hat. I used to listen to him and when I used to drive a van when I was 18 years old. Ich habe ihn auf Kassetten gehört, wie ich mit meinem Bus unterwegs war. He was on the radio. Und das war ein Radio. Now he's in his 80s, I think. Still looks great. Now I want you to take a look at this video. Und ich möchte, dass euch dieses Video anseht. And all I want to do is impress on us people. Ich möchte einfach diesen Eindruck von Menschen wiedergeben. Now, you see, this church is the Rock Harbor Church. Das ist die Rock Harbor Gemeinde. These are all kids. Das sind alles Jugendliche. This is a church of 6,000 people. 6,000 Glieder. 5,000 of them are under 27 years old. 5,000 sind unter 27 Jahren. All these kids were without Christ. Alle diese Jugendlichen waren ohne Christus. And I don't know. Now this is the 9 o'clock service at night. Das ist der 9 Uhr Gottesdienst am Abend. It's the last of 6 services. Der letzte von 6 Gottesdiensten. And as I sat down, I thought. Und als ich mich hingesetzt habe. I said to Mary, "Don't worry about the seats next to us. Nobody's going to use them." Und ich habe gesagt, Mary, setz uns irgendwo hin. Die Sitze werden nicht voll werden. Yeah, I was wrong. Aber ich habe mich geirrt. By 9:05, the hall was packed. Um 9:05 war die Halle gestopft voll. With another 1,000 kids. Und nochmal 1,000. This is before the service starts. Das war vor dem Gottesdienst. Now look at the kids walking in. Schaut euch mal die Jugendlichen an, die da reingehen. 9 o'clock at night, what is bringing these kids in? Um 9 Uhr am Abend, warum kommen die? All these kids could just be out partying, getting drunk, könnten draußen sein, doing drugs, sein, Drogen nehmen oder sich just living for themselves. Oder für sich selbst leben einfach. I think this was one of the most moving things. Ich glaube, das war einer der bewegendsten Momente. It's great, huh? Okay. Did it touch your heart? Hat das nicht euer Herz berührt? Just to see people worshiping God. Zu sehen, wie Menschen Gott anbeten. Here we are, we're living in Europe. Und hier sind wir leben in Europa. And people are people. Und Menschen sind Menschen. And God has called us all to worship Him. Und Gott hat uns alle berufen, ihn anzubeten. I want you to turn with me to Philippians chapter 2. Ich möchte, dass ihr in Philipperbrief Kapitel 2 when we drove up the Saddleback, wenn wir also als wir nach Saddleback fuhren, our first night in California, our first day, das war eben unser erster Tag in Kalifornien. I said to my wife, let's just go up the Saddleback, just real quick. Habe ich gesagt, fahren wir doch einfach mal einen Sprung bei Saddleback. Let's just go, I don't know, just find it on the map, let's go see what they're doing up there. Suchen wir es auf der Karte, schauen wir hin, was dort gerade los ist. We came down the road and then you see Saddleback Parkway. Und dann fuhren wir von dieser Straße hinunter und haben gesehen Saddleback. That's Parkplatz. The church made that street. Also die Gemeinde hat diese Straße gebaut. They own that street. Sie besitzen diese Straße. You know, it's like, you know, Lape, you know, we make a new street. You know, they made a new street. Also die haben wirklich eine neue Straße gebaut. So we drove up Saddleback Parkway toward the church. Saddleback Parkway hinaufgefahren zur Gemeinde. And it says, what is your world view? Und es steht, was ist deine Weltanschauung? And you go a little farther. Und du fährst ein bisschen weiter. And it says, you are among friends. Du bist unter Freunden. I started to weep. Ich habe zu weinen begonnen. When we got there, also als these ankamen, were the friendliest people you'd ever meet. Das waren wirklich die freundlichsten Menschen, die du je and they know bist. It. Und sie wissen das auch. You ask any of them, they say, you won't find a friendlier church than us. Und wenn du sie fragst, sie sagen auch, du wirst keine freundlichere Gemeinde finden. It is als the uns. Culture of the church. Es ist einfach die Kultur der Gemeinde. Everybody. Jeder. And we introduced ourselves to a few people. Wir haben uns ein paar Leuten we called the office. Haben das Büro angerufen. We told one guy, you know, the head of hospitality, that we're missionaries from overseas. Haben ihm dem Leiter der Gastfreundschaft gesagt, dass wir Mission, also wir aus Übersee kommen. He called us. We had an appointment. Und er hat uns zurückgerufen. He und gave us Termin. A personal tour of the whole campus. Und er hat uns eine persönliche eine Führung gegeben durch das ganze Gelände. And then he said something to me that really touched my heart, which is tonight's message. Und dann hat er zu mir etwas gesagt, das mein Herz wirklich berührt hat, und das ist die Botschaft von heute Abend. He said, Rob, let me explain to you what our church is like. Und er hat gesagt, Rob, lass mich dir erklären, worum es bei unserer Gemeinde geht. He said, when Rick Warren was 25 years old, als Rick Warren 25 Jahre alt war, he saw this in his heart. Hat er das schon in seinem Herzen gesehen. And he said, and then we had the opportunity to buy this property. Und dann hatten wir die Gelegenheit, auf diesem Grundstück zu sein. And he said, and then we had no money, so we just put a tent in the middle of the property. Also wir hatten zwar kein Geld für eine Gemeinde, aber so haben wir einfach ein großes Zelt. They just put a big tent. Auf diesem Gelände aufgestellt, ein riesiges Zelt. And in the winter months it was freezing cold in there. Und im Winter war es einfach wirklich eiskalt da drinnen. And the wind was so strong that the tent blew over right during service. Und einmal war der Wind so stark, dass das ganze Zelt während des Gottesdienstes umgeblasen wurde. And for some people it was like, this is not the kind of church that we envisioned. Und für manche Leute war das dann so, dass sie gesagt haben, das ist nicht die Gemeinde, die wir uns vorgestellt haben. And they left. Und sie sind gegangen. He said, but many stayed. Aber er hat auch gesagt, viele sind geblieben. And he said, because there's three words that typifies the culture of this church. Weil es eben drei Begriffe gibt, die diese Gemeinde umschreiben. And three words are these. Und die drei Worte sind folgende. Whatever it takes. Was immer notwendig ist. And that means whatever it takes to serve God's purpose. Was immer notwendig ist, um dem Zweck Gottes zu dienen. Whatever it takes to win a soul. Was immer notwendig ist, um eine Seele zu retten. Whatever it takes to reach a teenager. Was immer notwendig ist, um einen Teenager zu erreichen. Whatever it takes. Was immer notwendig ist. And he was explaining the day that there was too many people on Sunday mornings. Und er hat erklärt, wie das war, als es einfach zu viele Menschen waren für die Sonntagvormittagsgottesdienste. And then Rick asked the church. Und dann hat Rick die Gemeinde gefragt. He says, I'm asking 1,000 of you people. Und er hat gesagt, ich bitte 1000 von euch, that come to Sunday morning at 10 o'clock, die eben am Sonntag um 10 Uhr vormittags kommen, that you would come Saturday afternoon at 4:30. Dass ihr am Samstag um 4 Uhr nachmittags kommt. I'm asking 1000 of you, ich bitte 1000 von euch, das zu tun. To give up your seat, ich bitte euch, euren Platz aufzugeben for a guest, für einen Gast. Would you do it? Würdest du das tun? Whatever it takes. Was immer notwendig ist. And 1,000 people moved 4:30 in the afternoon. Und 1,000 Menschen sind Samstag um 4 gekommen. And every time there was a barrier. Und jedes Mal, wenn es da so eine Grenze gab. Whatever it takes. Was immer notwendig ist. To reach another soul. Um noch eine Seele zu erreichen. Whatever it takes to be a home for someone without a church. Was immer notwendig ist, damit jemand, der keine Gemeinde hat, ein Zuhause findet. Now when we read Philippians chapter 2. Wenn wir Philipper 2 lesen. I want you to, as we read the text, see if you can find where these words would fit best. Wenn wir den Text lesen, überlegt euch mal, wo diese Worte am besten hineinpassen. That means that we could take a few words out of the Bible and put those words in place of them. Also ein paar Worte, die wir vielleicht aus der Bibel entfernen könnten und diese Worte dafür hineinsetzen. Let's start to read at verse 5. Lesen wir ab Vers 5. Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. So our Lord had a particular mindset. Also unser Herr hatte eine gewisse Art zu denken. Lord, bless these words, I pray. Herr, segne diese Worte, ich bitte dich. To our hearts. Und zwar in unsere Herzen. In your name. In deinem Namen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. As the Lord walked the earth, he had an attitude. Als der Herr über die Erde ging, hatte er eine gewisse Einstellung. He had a world view. Er hatte eine Weltsicht, eine Vision. And Paul is saying, have this in you. Und Paulus sagt, habt diese Gesinnung that in was euch. In Christ. So wie sie auch in Christus war. That's amazing, isn't it? Das ist erstaunlich. Vers 6. Who although he existed in the form of God, er, der in göttlicher Gestalt war, did not regard equality with God a thing to be grasped. Hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. But emptied himself. Sondern entäußerte sich. Taking the form of a bond servant. Und nahm Knechtsgestalt an. And being made in the likeness of men. War den Menschen gleich. And being found in appearance as a man. Und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. He humbled himself. Er erniedrigte sich selbst. By becoming obedient to the point of death. Ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Even death on a cross. Ja zum Tode am Kreuz. You see where it fits there? Seht ihr, wie das da hineinpasst? He became obedient to death. Er war gehorsam bis zum Tod. Whatever it takes. Was immer notwendig ist. Even death on a cross. Sogar der Tod auf einem Kreuz. Now Pastor Mike and I, we made this cross yesterday. Pastor Mike und ich haben dieses Kreuz gestern gezimmert. Do you know, I was so touched making this cross. Und ich war so berührt, als ich dieses Kreuz fertigte. You know, we kind of stretched our hands out to see how we would fit if we were being nailed on it. Wir haben da uns hingestellt, um zu sehen, wie weit das auseinander sein muss, wenn man gekreuzigt werden würde. It's quite terrifying. Das ist ziemlich erschreckend. You're pushing this thing around the workshop. Wir haben das in der Werkstatt herumgeschoben. And you're thinking, they used to nail people to these things. Ich habe mir gedacht, die haben wirklich da Leute angenagelt. So I said to Pastor Mike, I said, let's put it against the wall. Und ich habe gesagt, Pastor Mike, lehnen wir es mal hier an die Wand. I'm going to stand on this nail here. Ich stelle mich mal hier auf diesen Nagel drauf. I'm going to hold this one. Und mich an dem festhalten. And that one. Und an dem auch. See how long I can stay there. Und ich werde mal schauen, wie lange ich darauf stehen kann. It wasn't 20 seconds. Das waren keine 20 Sekunden. Before I wanted to get down. Bevor ich nicht wieder runtergehen 20 wollte. Seconds. 20 Sekunden. You try it sometime. I'll put that over there. And you come up here and I'll make different nails for different people. Ihr könnt das ja gerne mal ausprobieren. Ich werde es an die Wand stellen. Ich werde verschiedene Nägel einschlagen für verschiedene Größen just, von Leuten. Just fit the peg where it goes. And you try it. Und probiert das einmal. And I tell you, just standing on that nail and holding those nails. Und nur auf diesem einen Nagel zu balancieren und diese zwei Nägel festzuhalten. A terror went through my body. Es hat mich wirklich ein Schauer überlaufen. I thought, I cannot even imagine Ich habe mir gedacht, ich kann mir das nicht mal vorstellen, what that was like. Wie das gewesen sein muss. Even death on a cross. Sogar bis zum Tod am Kreuz. The cross was created to keep the person alive as long as possible. Das Kreuz wurde konstruiert, um den Menschen so lange wie möglich am Leben zu with halten. The maximum pain. Mit dem maximalen Schmerz. That means if someone offered you to be burned alive or die on a cross. Also wenn jemandem angeboten worden wäre, entweder du wirst verbrannt oder gekreuzigt. Be burned alive. Dann sollte man den Brandtod wählen. Don't go to a cross. Lasst euch nicht aufs Kreuz schlagen. And when the Father and the Son were planning and the Trinity were planning our life on earth. Da ist der Vater und der Sohn unser Leben hier auf der Erde geplant Jesus haben. Understood the price he would have to pay. Hat Jesus verstanden, welchen Preis er würde zahlen müssen? Whatever it takes. Was immer notwendig ist. Is the mind of Christ. Ist dieser Gedanke Jesu. Whatever it takes to reach a soul. Was immer notwendig ist, um eine Seele zu erreichen. I was reading a verse in Proverbs. Ich habe den Sprüchen ein Wort gelesen. You don't have to turn there. I just want to make sure it's where I remember it. And something really touched me. It says, "Open your mouth for the dumb." Es heißt, öffne deinen Mund für die Tauben. For the rights of all the unfortunate. Für das Recht von allen, den Armen, den Benachteiligten. And in my prayer journal. Und in meinem Gebetstagebuch. I wrote that night. Habe ich an diesem Abend aufgeschrieben. Question for God. Eine Frage an Gott. Is there somebody, gibt es da jemanden, that I should be speaking für den ich sprechen sollte, who can't speak for themselves? Der nicht selbst sprechen kann? Is it possible that people are searching for Christ? Gibt es vielleicht Menschen, die Christus suchen? They are seeking a salvation that they do not even know exists. Und sie suchen eine Erlösung, von der sie gar nicht wissen, dass es sie gibt. Whatever it takes. Was immer notwendig ist. Look at Philippians chapter 1. Seht euch mal Philipper Kapitel 1 an. Verse 29. Vers 29. For to you it has been granted for Christ's sake. Denn euch ist es gegeben um Christi willen. Not only to believe in him. Nicht allein an ihn zu glauben. But also to suffer for his sake. Sondern auch um seinetwillen zu leiden. I don't know if maybe I'm just like this because I'm actually an evangelist or something. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach so bin, weil ich ein Evangelist bin. Secretly, I don't know. But since the day I got saved. Aber seit dem Tag, an dem ich errettet wurde. I have had this burning desire inside of my heart. Habe ich dieses Brennen in meinem Herzen gespürt. To see everyone else who's possible receive salvation. Dass jeder andere auch diese Erlösung erfährt. Ich habe allen meinen Bekannten, Verwandten gegenüber Zeugnis all gegeben. Of my friends. All meinen Freunden. I don't have anyone else to witness to that I know. Es gibt niemanden mehr, dem ich Zeugnis geben könnte, I picked den up ich every kenne. Hitchhiker I could find. Ich habe jeden Anhalter mitgenommen, den ich even finden when konnte. They went the other way, I turned around and picked them up. Sogar wenn sie in die andere Richtung wollten, ich habe umgedreht und habe sie mitgenommen. I had my car, you know, the glove compartment. Filled with tracts. Im Handschuhfach meines Autos waren zwar vollgefüllt mit Traktaten. I had bumper stickers on each side of the car. Und ich hatte so Aufkleber auf beiden Seiten meiner Stoßstange. I had a patch on the back of my hat. Und hinten an meiner Kappe war ein Aufnäher. I witnessed to people at work. Ich habe Leuten in der Arbeit Zeugnis at lunchtime, gegeben und zum Mittagessen. I led my boss's son to the Lord. Und den Sohn meines Chefs habe ich zum Herrn geführt. The son and I led the foreman to the Lord. Und dann haben der Sohn und ich gemeinsam den Vorarbeiter zum Herrn geführt. I don't know, like is something wrong with me. Ich denke mir, vielleicht stimmt etwas maybe mit I'm mir just nicht. Like secretly an evangelist and I don't even know it. Vielleicht bin ich irgendwie auf eine heimliche Art und Weise Evangelist und ich weiß es gar nicht. But maybe I'm not. Aber vielleicht bin ich es auch nicht. Maybe I'm just normal. Vielleicht bin ich auch nur normal. And in my heart, you know, when I heard that there's revival everywhere. Und als ich das gehört habe, dass es überall eine Erweckung gibt. The amount of people that are turning to Christ in China is unbelievable. Die Masse von Menschen, die sich in China bekehren, ist unglaublich. Und auch in Südamerika. And all through Africa. Und ganz Afrika. And through America also. Und auch durch Nordamerika. Except Europe. Außer in Europa. And I thought, that's why I'm there. Und ich habe mir gedacht, deswegen bin ich dort. When I was in San Diego, als ich in San Diego war, last week, letzte Woche, San Diego is a very beautiful city. Also San Diego ist eine wunderschöne Stadt. Very beautiful. Sehr and wunderbar. I have a friend there. Ich habe einen Freund dort, who moved there. Der ist dorthin gezogen. And he wants to plant a church there. Und er möchte gerne dort eine Gemeinde gründen. And my wife and I were having dinner with him. Meine Frau und ich, wir haben gemeinsam mit ihm Abend gegessen. And his wife, and he asked me something. Und seine Frau war auch dabei und er hat mich etwas gefragt. He said, Rob, would you consider praying about coming back from Europe? Rob, würdest du darüber nachdenken, ob du darüber beten sollst, zurückzukommen von Europa nach Amerika? I'm putting together a leadership team. Ich stelle so ein Leiterschaftsteam zusammen. To plant an effective church in the San Diego area. Um eine effektive Gemeinde in der San Diego Gegend zu gründen. Very specifically on this island of 30,000 people. Also ganz spezifisch auf dieser Insel, in dieser Insel von wo es da 30,000 Menschen no wohnen. There, like dort gibt es nämlich keine Gemeinde. He said, would you seriously consider it? Würdest du ernsthaft darüber nachdenken? Ask God. Oder würdest du zumindest Gott um eine Antwort bitten? Do you think that I even asked God? Könnt ihr euch vorstellen, dass ich Gott überhaupt gefragt habe? I wouldn't even ask. Ich würde nicht einmal fragen. I wouldn't do it. Weil ich es nicht tun würde. This is where I'm supposed to be. Das ist der Ort, wo ich sein soll. And something happened to me when I was there. Und irgendetwas ist mit mir passiert, als ich dort war. I just want to explode. I just want to explode. Ich würde am liebsten einfach nur explodieren. Auf eine positive Art und Weise. I cry all the time. Und ich weine die ganze Zeit. I ask God questions. Ich stelle Fragen an Gott. I keep a journal. Und ich habe so ein Gebetstagebuch. Und ich habe Gott, als ich dort war, 15 Fragen gestellt. Und ich glaube, er hat jede einzelne beantwortet. Sehr spezifische Fragen. I was up the whole night last night. Ich war letzte Nacht, die ganze Nacht auf. I went to bed at 5 in the afternoon. Weil ich um 5 Uhr Nachmittag schlafen and ging. I slept till midnight, bis Mitternacht geschlafen habe. I was up the whole night. I must have wept about 20 times. Und in dieser Nacht habe ich, glaube ich, 20 Mal geweint. Listening to worship music. Hab mir Worship Musik angehört. Just thinking about being here. Einfach darüber nachgedacht, was es bedeutet, hier zu sein. I have such a burden to have a Saturday night service somehow. I don't know how. Ich habe so eine Last auf dem Herzen, einen Samstagabend Gottesdienst zu haben. You know, we don't have to do. I know we have to with the bank, but we don't have to do another thing to this building. Also wir müssen an diesem Gebäude nichts mehr ändern. To reach another 700 people who don't have Christ. Um nochmal 700 Leute zu erreichen, die Christus Nothing. Nicht kennen. Nothing. Gar nichts muss geschehen. We can use this chapel 5, 6, 7 times. Wir können diesen Saal hier 5, 6 Mal verwenden. I am absolutely ready. Ich bin total bereit. Would be the joy of my heart. Und das wäre die Freude meines Herzens. To preach 5 times, 6, 7 times in a weekend. 5 oder 6, 7 Mal am Wochenende zu predigen. Of my heart. Das wäre wirklich die Freude meines Herzens. I'm just exploding. When I look at people. Wenn ich mir Menschen ansehe. Do you know what bothers me? Wisst ihr, was mich stört? 6 billion people in the world. Dass es 6 Milliarden Menschen auf der Welt and gibt. Like, there's like 50,000 every day being born in China. Es werden in China ungefähr 50,000 Menschen pro Tag geboren. I think like that, right? Stimmt das? Or is it every minute? No, 50,000 every day. Every day. You know, and then you read the scripture. Und dann liest du die Schrift. And you read about salvation and eternal separation. Man liest über die Ewigkeit und auch das ewige Getrenntsein von Gott. You look at your life. Du schaust dein Leben an. And you've witnessed to your parents and all your relatives and friends. Du hast deinen Eltern, all deinen Verwandten und Freunden Zeugnis gegeben. You lead your closest friend to the Lord and a bunch of others. And dein bester Freund ist Christ geworden und ein paar andere auch. People are just keep being born. Und Menschen werden immer wieder geboren. And you either have to live in denial. Und entweder man verleugnet das. Like that, you know, I don't know what's going to happen to all these people, but whatever. So oft, ja, ich weiß nicht, was mit all diesen Menschen passieren wird, aber was auch immer. It's God's problem. Es ist Gottes Problem. You know, I got, come on, I'm 47. Ich bin jetzt da 47. 20 more good years and then I'm retired, you know? Vielleicht noch 20 Jahre, dann gehe ich in Pension. Someone takes over and, you know, I write a book or something. Jemand übernimmt meinen Dienst und ich lese Bücher. I don't ever want to think like that. I want to burn like a torch. Ich möchte nicht so denken. Ich möchte wirklich wie so eine Flamme brennen. And I ask God some very specific questions. Und ich habe Gott ein paar sehr spezifische Fragen gestellt über mein Leben. And he gave me answers. Und hat mir Antworten gegeben. And one answer he gave me. Und eine Antwort, die ich bekam, was he said to me, Philippians 3:13 is now your life. Er hat mir gesagt, Philipper 3, Vers 13, das ist dein Leben jetzt. And it says this, but one thing I do. Aber eines habe ich. I forget what's behind me. Ich vergesse, was da hinten ist. And I press forward. Und strecke mich nach dem aus, was vorne ist. And look at verse 14. Und Vers 14. I press on toward the goal for the prize. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis. In the NIV it says, for that which God has prepared for me. In der NIV heißt es, diesen Preis, den Gott für mich vorbereitet hat. Something like that. So ähnlich. That which God, from God. Das, was Gott, but look at the next verse. Vorbereitet hat. Und der nächste Vers. Let us all therefore, as many as are mature, have this attitude. Wie viele nun von uns vollkommen sind, lasst uns so gesinnt sein. I said to my wife when we were walking. Ich habe zu meiner Frau gesagt, als wir spazieren gingen. I said I want to go back to Austria. Sagte, ich möchte dann zurück nach Österreich. And I want to think as though we are both terminally ill. Und ich möchte gern so denken, als ob wir beide unheilbar krank wären. And we don't have more than 7 years to live. Und wir haben nur noch 7 Jahre zu leben. What would we do with our lives? Was würden wir mit unserem Leben anfangen? What would we do with our ministry? Was würden wir mit unserem Dienst tun? We would give it away. Wir würden ihn abgeben. What would happen if in 7 years? Was wäre, wenn in 7 Jahren? We just gave everything away. Wenn wir in 7 Jahren einfach alles abgeben. And there was some young Austrian guy. He did a great job in the pulpit. Und es gibt zum Beispiel einen jungen Österreicher, der eine wunderbare Arbeit am Podium macht. I had nothing to do. Ich hätte nichts mehr zu tun. I'm only 54 years old. I got nothing to do now. Ich bin dann 54 Jahre alt und habe keine Aufgabe. Do you think God would have nothing for me to do? Glaubt ihr, dass Gott für mich nichts zu tun hat? Do you think I couldn't find something to do? Glaubt ihr, dass ich nichts finden würde? Do you think I couldn't be the missions director of this church? Glaubt ihr nicht, dass ich der Missionsleiter sein könnte dieser Gemeinde? I would do a good job. Ich glaube, ich würde eine gute Arbeit machen. We have a short time. Wir haben eine kurze Zeit. And God thinks big. Und Gott denkt groß. Because the world is big. Weil die Welt groß ist. And when I see a church like Rock Harbor. Und wenn ich eine Gemeinde wie Rock Harbor betrachte. And I see all these kids. Und ich sehe all diese Kinder. 5,000 kids under 27. 5000 Jugendliche unter 27 and Jahren. And here we are, you know, and I was saying, you know, we could make this building a youth center in 7 to 10 years. Und hier bin ich und ich sage, wir könnten dieses Gebäude in ein Jugendzentrum People verwandeln like, in den nächsten 7 bis 10 Jahren. Are you crazy? Yeah. Manche sagen, ist der verrückt? Vogel oder was? How are we thinking? Wie denken wir? You don't think our youth, if we turn this into a youth center, also wenn wir das hier in ein Jugendzentrum because our church it is like a sardine can for our church. Weil unsere Gemeinde schon wie so eine Sardinendose ist. This will become a sardine can for the youth group. Und das eine Sardinendose für die Jugend. This will probably, you know, just be, I don't know, offices or something. Just vielleicht wird das mal Verwaltungsgebäude. The city is huge. It's 2 million people. Die Stadt ist riesig. Es gibt hier 2 Millionen Menschen. 7 million people across the country. 7 Millionen österreichweit. Glenn Wagner told us this. Glenn Wagner hat Folgendes gesagt. Every revival in history. Jede Erweckungsbewegung in der Geschichte. From 2 or 3 people in a room. Hat mit 2 oder 3 Leuten in einem Zimmer angefangen. God, und die haben Gott geglaubt. Just a little group of people. Nur eine ganz kleine Gruppe von Menschen. And I just don't see any reason why. Und ich sehe eigentlich keinen Grund, warum, they can't hear in Indonesia. Warum sie in Indonesien nicht hören können. They cannot hear in China. Oder in China. And they cannot hear in America. Und warum sie nicht in Amerika hören. That something has happened in Europe. Dass in Europa etwas passiert ist. I just can't believe it. Ich kann es einfach nicht glauben. It starts with a few people and it starts with a church. Es fängt mit ein paar Leuten an und es fängt mit einer Gemeinde an. I got saved because a church in California. Ich wurde gerettet, weil eine Gemeinde in Kalifornien believed God for a Jesus movement. Gott geglaubt hat, dass es eine Jesusbewegung geben könnte. Swept across the country. Die durch das ganze Land schweift, all the way to the East Coast, bis zur Ostküste, and led me to Christ, und mich zu Christus führt, and saved my life, und mein Leben rettet. And I came here, and some people got saved in this church. Und ich bin hierher gekommen, und in dieser Gemeinde wurden ein paar Menschen gerettet. And I can't, you know, what's burning inside of me, und das brennt in mir, is revival. Was in mir brennt, ist eine Erweckung. Do you know how revival starts? Wisst ihr, wie eine Erweckung beginnt? I heard the most wonderful message of my life. Ich habe die beste Botschaft meines Lebens gehört. 2 weeks ago. Vor 2 Wochen. It was preached by a woman. Wurde von einer Frau gepredigt. And she said this. Und sie hat das gesagt. Revival is obedience to the Holy Spirit. Erweckung ist Gehorsam dem Heiligen Geist gegenüber. If you obey the voice of the Holy Spirit, you are living in revival. Wenn du der Stimme des Heiligen Geistes gehorchst, lebst du in Erweckung. This one woman, diese eine Frau, who is a member of the Rock Harbor Church, die Glied der Rock Harbor Gemeinde ist, has started an awakening in the universities of the United States. Hat eine Erweckungsbewegung begonnen in all den Universitäten in den USA. She spoke in 25 universities in the last 40 days. In den letzten 40 Tagen hat sie an 25 Universitäten gesprochen. Because she believes. Und sie glaubt. And I just, this thing burns inside of me. Und das brennt in mir. That God wants to do something. So als ob Gott wirklich etwas tun will. For people. Für Menschen. So this is where I'm at, you know. You take me or leave me, I don't know. Und hier stehe ich. Ihr könnt es nehmen oder lassen. Anyway, whatever it takes. Was immer notwendig ist. Son, the world is lost. Sohn, die Welt geht verloren. We're going to have to redeem them. Wir müssen sie erlösen. But there's only one way. Aber es gibt nur einen Weg, das zu tun. You'll have to be nailed to this. Du musst dich an das hier annageln lassen. And I will have to pour my wrath upon you. Und ich muss meinen Zorn über dich ausschütten. And forsake you. Und dich verlassen. Will you do it? Würdest du das tun? Whatever it takes, Father. Was immer notwendig ist. Have this mind in you. Hab diese Gesinnung in euch. That was in Christ. Die in Christus war. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. For sending Jesus to the world. Dass du Jesus in die Welt geschickt hast. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht gibt es heute Abend jemanden. You've never received Christ. Und du hast Christus noch nie angenommen. Pray with me. Dann bete mit mir. Say, God, forgive me. Sag, Gott, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Take away my sin. Nimm meine Sünde weg. I want to follow Jesus. Ich möchte Jesus folgen. I want to have the gift of eternal life. Ich möchte das Geschenk des ewigen Lebens haben. Save me. Rette mich. Forgive me. Und vergib mir. For those of us who are believers, und für die von uns, die glauben, we have another privilege. Wir haben ein weiteres Vorrecht. And that is to suffer for Christ. Und das ist das Vorrecht, für Christus zu leiden. To have the same attitude, die gleiche Einstellung zu whatever haben. It takes, was immer notwendig ist. Whatever it takes, was immer es braucht. Not my will, but thy will be done. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Father, we pray tonight as we take the Lord's Supper. Vater, wir beten heute Abend, wenn wir das Abendmahl nehmen, you would speak deeply to our hearts. Dass du tief in unser Herz hineinsprichst. We pray for our brothers and sisters from all the other churches. Wir beten für unsere Brüder und Schwestern aus all den anderen Gemeinden. We're so thankful for them. Und sind so dankbar für sie. We are one body in this country. Wir sind ein Leib in diesem Land. Bless these thoughts to our hearts. Segne diese Gedanken in unsere Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I just want to say I am so happy to be back. Ich möchte sagen, dass ich so glücklich bin, wieder hier zu sein. I mean, it was wonderful there. Ich meine, es war toll dort. I could stay there forever. Und ich könnte auch für immer dort bleiben. But I couldn't wait to get back. Aber ich konnte es auch nicht erwarten, wieder hierher zu kommen. You got a lot of people to win before the Lord takes us. Und es gibt da viele Menschen, die zu gewinnen sind, bevor der Herr kommt. Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir heute Abend for this time and für diese Zeit. We love you and praise you. Wir lieben dich und wir preisen dich. Again, we pray for our country. Und wir beten einmal mehr für unser Land this world, Lord. Und für diese Welt, Herr. The short time that we have, die kurze Zeit, die uns noch bleibt. We also pray, come, Lord Jesus, come. Wir beten, ja, Herr Jesus, komm bald. Thank you, Lord. Danke, Herr. In your name we pray. In deinem Namen beten wir das. Amen. Amen. Amen.